Book 2 56 56 Perasaan Gefühle Gefühle Keinginan Lust haben Lust haben. Kami memiliki keinginan. Wir haben Lust. Wir haben Lust. Kami tidak memiliki keinginan. Wir haben keine Lust. Wir haben keine Lust. Rasa Takut. Angst haben. Angst haben. Saya merasa takut. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Saya tidak merasa takut. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Punya waktu. Zeit haben. Zeit haben. Dia punya waktu. Er hat Zeit. Er hat Zeit. Dia tidak punya waktu. Er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit. Rasa bosan. Langeweile haben. Langeweile haben. Dia merasa bosan. Sie hat Langeweile. Sie hat Langeweile. Dia tidak merasa bosan. Sie hat keine Langeweile. Sie hat keine Langeweile. Rasa lapar. Hunger haben. Hunger haben. Apakah kalian merasa lapar? Habt ihr Hunger? Habt ihr Hunger? Apakah kalian tidak merasa lapar? Habt ihr keinen Hunger? Habt ihr keinen Hunger? Rasa haus. Durst haben. Durst haben. Anda merasa haus. Sie haben Durst. Sie haben Durst. Mereka tidak merasa haus. Sie haben keinen Durst. Sie haben keinen Durst.